Bin nur ein Gast und ein Fremdling auf Erden, fand gen Himmel mein einziges Heim. Wenn auch die Reise mir schwer sollte werden, einmal vollendet, wie herrlich wird's sein. Sollt ich wie Abraham werden geprüft, wenn Not und Kummer mich oftmals betrübt. Ich will halten aus, bis die Reise ist aus. Das ist mein fester Entschluss, zu halten aus. Ich will halten aus, bis die Reise ist aus. Das ist mein fester Entschluss. Oftmals ich hör nicht die Stimme des Herrn. Dunkel und Zweifel mich oft drückt mit Macht. Klagen und Seufzen ich hier oft vernehme. Dann muss ich sagen, o Herr, gib mir Kraft. Soll es noch dauern, die Zeit wird so lang, bis dass ich höre den Friedensgesang. Ich will halten aus, bis die Reise ist aus. Das ist mein fester Entschluss, zu halten aus. Ich will halten aus, bis die Reise ist aus. Das ist mein fester Entschluss. Wenn ich wie Josef unschuldig sollt leiden und so wie David verachtet sollt sein, wenn wie Hiskia ich klage und weine und so wie Daniel geängstet soll sein, doch in Gemeinschaft mit meinem Herrn singe ich wieder mein Loblied so gern. Ich will halten aus, bis die Reise ist aus. Das ist mein fester Entschluss, zu halten aus. Ich will halten aus, bis die Reise ist aus. Das ist mein fester Entschluss. Du wirst nicht immer die Not nur erfassen. Einmal, ja einmal, sie wieder ist aus. Wirst du das herrliche Kana ansehen, wirst du dann sagen, der Kampf ist nun aus. Drum ruft mein Jesus, so herrliches Los, komm, o mein Kind, in den himmlischen Schoß. Ich will halten aus, bis die Reise ist aus. Das ist mein fester Entschluss, zu halten aus. Ich will halten aus, bis die Reise ist aus. Das ist mein fester Entschluss.